Sind Ihre Ohren gespitzt? Warum sollen sie gespitzt sein? Ich will es Ihnen nachher sagen. Jetzt aber erkläre ich Ihnen, mein Lieber, nein, besser, ich gestehe, nein, das ist auch nicht das Richtige. Ich gebe es Ihnen zu Protokoll und Sie nehmen es auf. So lautet's doch. Also, ich gebe zu Protokoll, dass ich nachgeforscht, gesucht, gefunden und gelesen habe. Raskolnikow kniff die Augen zusammen und wartete eine Weile. Gelesen habe und deswegen auch hergekommen bin. Über die Ermordung der Alten, der Beamtenwitwe, sagte er endlich fast flüsternd, wobei er mit seinem Gesicht dem Gesicht Samjotows absonderlich nahe kam. Samjotow sah ihn unverwandt an, ohne sich zu bewegen und ohne sein Gesicht zurückzuziehen. Am merkwürdigsten erschien es Samjotow nachher, dass das Schweigen wohl eine volle Minute angedauert und dass sie so lange einander angeblickt hatten. »Was ist denn dabei, dass Sie darüber gelesen haben?« rief er plötzlich ungehalten und ungeduldig aus. »Was geht das mich an? Was ist denn dabei?« »Das ist dieselbe, Alte«, fuhr Raskolnikow ebenso flüsternd fort und ohne sich bei dem Ausruf Samjotows zu rühren. »Es ist dieselbe, von der man, erinnern Sie sich, im Polizeibüro zu sprechen begann, bevor ich in Ohnmacht fiel. Wie? Verstehen Sie jetzt?« »Ja, was denn? Was soll ich verstehen?« fragte Samjotow beinahe aufgeregt. Das unbewegliche und ernste Gesicht Raskolnikows veränderte sich blitzschnell und wieder brach er in das nervöse Lachen von vorhin aus, als wäre er überhaupt nicht imstande, sich zu beherrschen. Und in einem Augenblick erinnerte er sich bis zur äußersten Klarheit der Empfindung jener Sekunden, als er mit dem Beil hinter der Tür stand und den Haken hüpfen sah und wie sie vor der Tür schimpften und an der Klinke rissen, er aber plötzlich Lust bekam, ihnen etwas zuzurufen, sie zu beschimpfen, ihnen die Zunge zu zeigen, sie zu verhöhnen, zu lachen, laut zu lachen, lachen, lachen. »Sie sind entweder verrückt oder...« Samjotow hielt inne, als hätte er über einen plötzlichen Gedanken die Sprache verloren. »Oder? Was? Oder? Was ist's? Sprechen Sie es doch aus!« »Nichts«, versetzte Samjotow ärgerlich. »Es ist ja alles Unsinn.« Beide verstummten.